Neogun 2015. Scheiß auf Oldschool, vergesst Gangster-Rap, das hier ist weiße Musik. Leute wie wir bleiben den Ahnen treu und wir bewahren unser gemeinsames Erbe. Früher waren wir stark, viel zu viel hat sich verändert. Die Relikte unserer Ahnen in den Resten alter Länder. In den Resten toter Völker schlummern Schätze, die verborgen. Vergessen ist die Tugend, denn die Letzten sind verstorben. Spuren verwischt gehen wir nun auf alten Fragen, die zu beschreiben wir nicht können, trotz den Genen, die wir tragen. Und bist du wirklich ehrlich, fühlst du Einsamkeit und Leere? Weil die Menschen sind dir fremd in einer Zeit, in der sie fehlen. Es ist die Identität, die nie gewachsen ist. Und das tut sie nur, wenn du mit deinem Kollektiv erwachsen bist. Wir werden größer, aber zeigen wir auch Größe. Denn wenn wir uns vergessen, bleiben letztlich nur die Nöte. Eine Gemeinschaft in Eintracht zu erschaffen ist freilich nicht einfach, wenn man in sich keinen Geist hat. Eine weiße Seele, die frei, stolz und stark macht. Das ist unser Leitmotiv, denn wir blühen in der Tatkraft. Wir waren mal stark, unsere Leben sind versklavt. Unsere Werte sind begraben, keiner mehr, der sie bewahrt. Ihre Saat, die sie pflanzen, fördert nur feigen Verrat. Jede Stunde, jeden Tag sehe ich das Sterben meiner Art. Wir waren mal stark, unsere Leben sind versklavt. Unsere Werte sind begraben, keiner mehr, der sie bewahrt. Ihre Saat, die sie pflanzen, fördert nur feigen Verrat. Drum bekämpfen wir den Staat, dafür uns fertig hat den Sarg. Du hast Angst vor dem Tod, doch du kannst nicht drüber reden. Darum merk dir, einzig durch die Nachkommen kannst du überleben. Eine Religion des Volkes, wo du nur in unsere Welt passt, wenn du reingeboren wurdest und nicht, wenn du viel Geld hast. Unser Auftrag ist doch so viel größer als wir selbst. Drum sei selbstlos und kämpfe für die Schönheit dieser Welt. Doch noch ist nichts verloren, schau, wir meistern die Gefahren. Du pflanzt Bäume mit Wurzeln, achtest du den Geist deiner Ahnen. Jeden Tag erobern sie ein Stückchen mehr von der Heiligkeit der Welt, die sie zerstückeln mit dem Schwert. Wir waren mal eins, doch sie haben uns geteilt, dass wir den Weltfeind nicht mehr sehen, der uns beladen hat mit Leid. Und ich frag mich, sehen wir mal die Völker wieder sprießen? Erkennen wir das Erbe, das sie uns mal hinterließen? Wagen wir den Kampf, der unsere Leben bald befreit? Oder bleiben wir vergessen in der Ewigkeit der Zeit? Wir waren mal stark, unsere Leben sind versklavt. Unsere Werte sind begraben, keiner mehr, der sie bewahrt. Ihre Saat, die sie pflanzen, fördert nur feigen Verrat. Jede Stunde, jeden Tag sehe ich das Sterben meiner Art. Wir waren mal stark, unsere Leben sind versklavt. Unsere Werte sind begraben, keiner mehr, der sie bewahrt. Ihre Saat, die sie pflanzen, fördert nur feigen Verrat. Drum bekämpfen wir den Staat, dafür uns fertig hat den Sarg.